أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Heute machen wir inshallah mit unserem Fiqh-Unterricht weiter, aber wir haben ja noch gar nicht mit dem Fiqh-Unterricht richtig begonnen, sondern wir haben erstmal geklärt, dass es bei Ahl-Sunnah wal-Jama'ah erlaubt ist, in Sachen des Ijtihad, also in Sachen der, des erlaubten Ijtihad, Unterschiede zu haben, Meinungsunterschiede. Und da haben wir letztes Mal 4 Punkte angesprochen. Und heute werden wir inshallah noch weitere 3 Punkte ansprechen bezüglich des Ijtihad und der Meinungsunterschiede in Ahl-Sunnah. Ja, und das ist halt sehr wichtig, wenn wir mit dem Fiqh-Unterricht beginnen, dass dann, es gibt in jedem Thema, was wir dort besprechen werden, in jedem einzelnen, fast in jedem einzelnen Thema wird es Meinungsunterschiede geben. Natürlich gibt es keinen Meinungsunterschied, ist das Gebet Pflicht oder nicht, das ist klar. Aber zum Beispiel, wie man betet, was Sunnah ist, was nicht Sunnah ist, was Wajib ist, was nicht Wajib ist beim Gebet und so weiter. Dort wird es fast überall Meinungsunterschiede geben. Und deswegen möchte ich nicht, dass, weil sonst könnte das sowas wie eine offene Diskussionsrunde werden, wenn dann einer sagt, aber warte Adnan, das ist doch so, und dann sagt der eine, nee, das ist doch so. Weil ich habe eine Richtlinie, nach der ich mich richte, und jeder kann dem Unterricht zuhören und davon profitieren, und jeder kann auch, wenn er das anders gelernt hat, auf mich nach dem Unterricht zukommen und sagen, ich habe das so und so gelernt, oder der und der Sheikh sagt das so und so. Und es kann auch so sein, dass diese Person dann weiter auf seiner Meinung bleibt, ohne Probleme, oder dass er dann sagt, ah, die Beweise sind stärker, und dann halt eine andere Meinung nimmt. Und dazu werden wir jetzt kommen, wie das passieren kann, dass man eine andere Meinung bekommt. Letztes Mal haben wir auch schon ein paar Sachen angesprochen. Zunächst einmal das nächste Thema, der nächste Punkt, was angesprochen werden muss, ist, der Schüler des Wissens, der die Möglichkeit hat, muss die Wahrheit versuchen herauszufinden, wenn die Gelehrten Meinungsunterschiede im Ijtihad haben. Das heißt, der Schüler des Wissens, der die Fähigkeit dazu hat, das heißt das Verständnis, er muss versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Weil deswegen heißt er auch Schüler des Wissens. Er wird nicht einfach, er ist nicht ein Muqallid, also jemand, der einfach blind folgt, einfach sagt, ich folge dem Gelehrten, weil ich nicht die Möglichkeit habe, jetzt selber zu forschen und so. Oder auch wie Abu Said seine Truppe sagt, hier aus Türkei, er sagt, jeder muss aus Koran und Sunna selber Urteile ziehen können. Jeder. Jeder einzelne von uns muss das machen können. Dazu sind wir nicht in der Lage. Und vor allem nicht die normalen Muslime, die, ich sag mal, 30, 40, 50 Jahre lang ihren Dien einfach praktizieren, noch nicht mal vielleicht Ilmi halt durchgelesen haben, wie sollen die aus Koran und Sunna Urteile ziehen? Aber der Schüler des Wissens muss die Wahrheit versuchen herauszufinden. Wenn Gelehrte ein Ijtihad, im Ijtihad Meinungsunterschiede haben, das heißt, sie sind zu unterschiedlichen Entscheidungen gekommen. Und wir haben das Beispiel angesprochen, als Beispiel Niqab, Pflicht oder nicht. Die eine Gruppe sagt, das ist Pflicht, die andere Gruppe sagt, das ist nicht Pflicht. Das ist ein Ijtihad, weil die aufgrund von Beweisen aus Koran und Sunna zu diesem Entschluss gekommen sind. Wenn es nun Gelehrte gibt mit verschiedenen Meinungen im Ijtihad, im erlaubten Ijtihad, so ist es nicht erlaubt, nach Wunsch sich auszusuchen, was man will, oder nach seinen Gelüsten. Sondern der Schüler des Wissens sollte versuchen, andere Meinungen von anderen Gelehrten hinzuzuziehen und das nehmen, wo seiner Meinung nach die Wahrheit liegt. Wo seiner Meinung nach die Wahrheit liegt. Oder was am nächsten zur Wahrheit ist. Es wurde Al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah gefragt, von einem Schüler des Wissens über die Gelehrten und deren Ijtihad und dass er nicht zu einem Ergebnis kommen kann. Also dieser Schüler des Wissens hat gesagt, es gibt verschiedene Ijtihad von Gelehrten und ich kann selber nicht zu einem Ergebnis kommen, und das verursacht bei ihm, also bei diesem, der gefragt hat, Verwirrung. Der Sheikh Rahimullah antwortete wie folgt: Diese Frage, die hier von dem Fragesteller gestellt wurde, ist nicht nur bei dem Sucher der Scharia oder des Wissens so, es ist üblich bei jedermann, also dass das bei jedem auftritt, dass er dann verwirrt ist. Dass wenn die Gelehrten sich unterscheiden, wird er verwirrt. Wie auch immer, in Wirklichkeit gibt es keine Verwirrung darin. Das ist aufgrund der Tatsache, dass wenn eine Person verschiedene Fetwas vor sich hat, dann nimmt er das, was der Wahrheit am nächsten ist. Und dies im Einklang, also wie kann er jetzt entscheiden, was ist der Wahrheit am nächsten? Im Einklang mit seiner Fülle an Wissen und der Stärke seines Imam. Genauso wie wenn eine Person krank ist. Und zwei Ärzte geben ihm eine andere Aussage, wie er zur Heilung kommen kann. Der eine sagt, du musst das und das und das machen. Der eine sagt, du musst das und das und das machen. Dann wird der Patient das nehmen, was für ihn stärker ist an der Beweisführung, sodass man zur Heilung kommt. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, in der Praxis ist das so. Wenn einer von uns krank ist und zum Beispiel eine schwere Krankheit hat und der hat jetzt Panik und Angst und dann sagt er, ah, was soll ich machen? Dann geht er zum Arzt und der eine Arzt sagt ihm, pass auf, die und die und die Tabletten, so und so und so, das und das wirst du durchmachen, dann wirst du gesund. Und weil es eine schwere Krankheit ist, will er noch eine andere Meinung hinzuziehen, fragt einen anderen Arzt und der sagt, nee, voll falsch. So und so und so und so. So und so und nach dem heutigen Kenntnis, neue Studien und so weiter und so fort. Das musst du machen. Jetzt was soll der machen? Der ist jetzt verwirrt, oder? Dann wird er noch andere Ärzte fragen und dann wird halt nachher abwägen und er wird irgendwas machen. Er wird nicht da zu Hause sitzen bleiben und sterben. Er wird irgendwas machen. Und genau so verhält sich ein Schüler des Wissens, indem er halt mehrere Beweisführungen noch mehr ranzieht und dann wird er einen Entschluss fällen. Wenn aber nun beide gleich stark für ihn in Beweisführung sind, also das sagt jetzt eben Uthaymin weiter, wenn nun beide gleich stark in der Beweisführung sind und er nicht entschlüsseln kann, dann haben manche Gelehrte gesagt, man soll das Schwerere von den beiden nehmen, um sicher zu gehen. Zum Beispiel bei Niqab, man soll Niqab machen, weil das dann auf jeden Fall sicher ist. Die anderen haben gesagt, man soll das Leichtere nehmen, weil die Religion an sich leicht ist. Und das ist auch im Einklang mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oder sagt in Surat al-Baqarah, Vers 185, zum Beispiel, Allah will es euch leicht, er will es euch nicht schwer machen. Und in Surat al-Hajj, 22, Vers 78, er hat euch erwählt und hat euch nichts auferlegt, was euch in der Religion bedrücken könnte, der Religion eures Vaters Abraham. Das heißt, hier ist wieder sogar, in dem dann, was du dann machen sollst, wieder ein Ikhtilaf. Die einen sagen, nimm das Schwere, die einen sagen, nimm das Leichte. Und wer jetzt dann guckt, warum haben die Gelehrten gesagt, nimm das Schwere, wird er dann gucken. Dann wird der eine gucken, warum haben die gesagt, nimm das Leichte. Und dann wird er wieder einen Schluss fällen. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sagte, macht die Sachen leicht und nicht schwer. Und dieses Prinzip ist für den, der die Wahrheit alleine erreichen kann. Dieses Prinzip gilt für den, der die Wahrheit alleine erreichen kann. Und wenn er die Wahrheit nun alleine erreichen kann, wie der Schüler des Wissens, der in der Lage ist, zu lesen, was über dieses Thema gesagt wurde, dann kann er einen Entschluss daraus ziehen. Mit dem, was er an den religiösen Beweisen mit sich hat. Und in dieser Lage ist er verpflichtet, zu forschen und zu lesen, um herauszufinden, was mehr der Wahrheit entspricht, wo die Gelehrten sich unterschieden haben. Der nächste Punkt. Der Schüler des Wissens kommt den Gelehrten, also ein Talibul Ilm, kommt den Gelehrten nicht zuvor und bevorzugt Meinungen der Gelehrten vor seinen eigenen. Und der Vorrang wird den Großgelehrten gegeben. Ja, es gibt Gelehrte und es gibt Großgelehrte. Ein Schüler des Wissens sollte nicht seine eigene Meinung formulieren, ohne Vorrang eines Gelehrten zu geben. Denn er wird in Falschheit reinfallen und in Abweichung wird er fallen. Wenn er nicht sofort darin fallen wird, dann mit der Zeit. Und dass man sich selber unabhängig macht von den Gelehrten und von deren Fatawa, führt zu Zerstörung eines Jugendlichen in den frühen Tagen auf der Suche nach Wissen. Das bedeutet, gerade wenn einer anfängt auf der Suche nach Wissen und er macht sich ganz unabhängig von Gelehrten und von deren Fatawa, so führt das zu seiner Zerstörung auf diesem Weg. Er wird auf jeden Fall kein Gelehrter werden. Und wenn man dieser Truppe, wie zum Beispiel Abu Said, folgt, die sagen, du sollst selber Urteile herausziehen, diese Leute sind zerstört. Weil sie folgen, sie halten sich an niemanden fest. Diese Leute sind auf sich allein. Die Salaf dieser Umma haben den Vorrang den älteren und mehr wissenden Gelehrten gegeben über den jungen Mashaykh. Das heißt, sie haben erstmal den Vorrang den älteren gegeben als den jungen Shuyukh. Und in beiden ist Nutzen. Sheikh Fawzan, Hafidhullah, sagte in seinem Buch, oder gab einem Buch, einem kleinen Buch, den Titel, die Exzellenz der Gelehrten, die handeln und die Ermutigung von ihnen zu nehmen. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, die Menschen werden nicht aufhören, auf dem Guten zu sein, solange sie von ihren Gelehrten nehmen, ihren Größeren und Älteren. Das heißt nicht größer in Größe, in Zentimeter, sondern die mehr an Wissen haben. Wenn sie aber das Wissen von den Jungen und den Törichten nehmen, sind sie zerstört. Er hat nicht gesagt, dann werden sie zerstört sein oder dann werden sie zerstört werden. Er hat gesagt, wenn sie das machen, sind sie schon zerstört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wahrlich, eines der Zeichen der Stunde ist, dass das Wissen von den Jungen genommen wird. Und im Arabischen wird hier der Begriff Sirar verwendet. Sirar, die Kleinen, die Jungen. Und Sheikh Albani, rahimullah, sagte, diese Aussage ist sahih. Die Gelehrten haben über diesen Begriff Sirar Meinungsunterschiede gehabt. Wie auch immer, Ibn Qutaybah, rahimullah, sagte, mit Sirar sind die gemeint, die jung in Jahren sind. Ja, er sagte, es sind die gemeint, die jung in Jahren sind. Also Jugendliche oder jung, die noch jung sind. Alaikum salam. Deswegen sagte Ibn Qutaybah, rahimullah, bezüglich der Aussage von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, er beabsichtigte zu sagen, die Menschen werden nicht aufhören, auf Gutem zu sein, bis ihre Gelehrten die Älteren in Jahren sind. Und dass ihre Gelehrten nicht jung sind. So lange werden die Menschen auf Guten sein. Das ist so. Warum ist das so? Weil die Köstlichkeiten und Versuchungen der Jugendlichen die Älteren verlassen haben. Und genauso ihr Heißblut. Das heißt, die Jugendlichen haben dieses Wilde in sich. Ja? Oder den Zorn. Die Eile, dass sie voreilig sind. Dummheit, Torheit. Und er ist jetzt, das heißt der Gelehrte, der jetzt älter ist, und er ist jetzt, wo er älter ist, begleitet von was? Von Erfahrung, Praxis und Fachkenntnissen. Zweifel betreten sein Wissen nicht. Das heißt, er hört nicht ein Jugendlicher ist manchmal so, und wir selber kennen das, wie das noch vor 10 Jahren vielleicht bei uns war, und jetzt ist es oft auch noch so, aber früher war es noch schneller so. Wir hören eine Sache, obwohl wir wissen, dass das so ist, aber wir hören eine Sache und sofort kriegen wir Zweifel. Ist das so? Sofort kommt Schubuhat in unser Wissen rein. Aber bei den Älteren ist das nicht so. Zweifel betreten ihr Wissen nicht. Und er wird nicht, also der ältere Gelehrte, er wird nicht von Gelüsten oder Bedürfnissen überwältigt. Er neigt nicht zu Habsucht und Begierden. Und er wird von dem Shaitan nicht so getäuscht, wie er die Jungen täuscht. Das heißt, der Shaitan lockt und täuscht die Jugendlichen mehr als die Älteren. Und mit dem Alter kommt Würde, Nüchternheit, Verehrung, Ehrfurcht und Ansehen. Die früheren Salaf waren darauf kultiviert, das heißt, es war bei ihnen Kultur, es war bei ihnen normal, es war bei ihnen im Blut drin, den Fatawa und dem Verständnis den Generationen zu geben, die vor ihnen lagen. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, bei den Salaf war es normal, dass sie geguckt, bei den früheren Salaf, dass sie geguckt haben, was haben die Salaf, die Gelehrten der Salaf, vor unseren Generationen gesagt. Ibn al-Qayyim, rahimullah, sagte, und dieses Kapitel heißt so bei ihm, Erlaubnis, die Fatawa der Salaf und der Sahaba weiterzugeben und dass sie würdiger sind oder dass sie es mehr wert sind, dass man von ihnen nimmt, anstatt von denen, die später kommen. Und dass sie näher an der Wahrheit sein werden, umso näher sie an der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Das heißt, die Menschen an sich werden näher an der Wahrheit sein, umso näher sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an Zeit waren. Und die Fatawa der Sahaba sind gebührender als die Fatawa der Tabi'in. Und die der Tabi'in sind gebührender als die der Tabin oder Etba Tabin und so weiter und so fort. Also umso näher man zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, umso näher wird man üblicherweise zu der Wahrheit sein. Und das ist ein allgemeines Urteil und muss nicht unbedingt in jeder Angelegenheit zutreffen. Aber allgemein ist es so, dass die Menschen, die näher an der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, sind auch näher an der Wahrheit gewesen. Und dass sie auch mehr an Guten hatten, als die, die nach ihnen kamen. Natürlich gibt es heute auch noch Gelehrte, die genauso gut sind und genauso stark sind. Natürlich nicht so, vielleicht so stark wie die Gelehrten von den Früheren des Selef. Aber es gibt immer noch Gelehrte, die stark sind. Aber allgemein die Zeit, in der wir jetzt leben, ist mehr schlecht als damals. Zum Beispiel vor 100 Jahren, wenn man guckt, es gibt ein Video in YouTube, man kann das eingeben, Niqab Bosnia oder Niqab Bosnien, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sieht man bei der Beerdigung vom Prinz Ferdinand, ja, der österreichische Prinz, der erschossen wurde, sieht man einen Todeszug oder einen Begräbniszug, der da vor sich geht, und da gehen ganz viele Männer vor und dann kommt eine Gruppe von Frauen. Und das sind alles Frauen, die in Bosnien, die pechschwarz Niqab hatten, bis zum Boden. In Bosnien. Vor ungefähr, wann war das? 1914 oder so. Und heute wirst du wenige Frauen finden, die so rumlaufen. Oder allgemein, die Christinnen sogar früher, hatten keine Hosen, hatten all diese Sachen nicht. Sie liefen auch alle zu rum und so weiter. Und heute siehst du sowas nicht mehr. Und deswegen an sich die Zeit ist schlechter geworden. Das heißt nicht aber, dass es heute nicht noch gute Menschen gibt. Aber natürlich wird es nicht mehr solche Leute geben wie die Sahaba. Das ist klar. Weil auch wenn heute ein groß Gelehrter Demut im Gebet hat, ja, wenn er auch Demut im Gebet hat, du wirst keinen finden, der sagt, ich bete und du operier mein Bein. Weil die Sahaba, wir wissen, dass sie das gemacht haben. Dass sie Gebet wie Narkose genommen haben. Dass sie ganz weg waren. Und das wirst du heute nicht mehr natürlich finden. Der nächste Punkt ist, der Unterschied zwischen der Widerlegung von Ahlus Sunnah zu Ahlus Sunnah und der Widerlegung von Ahlus Sunnah zu Ahlus Bidah. Und das ist ganz wichtig. Und dieser Punkt ist... Und dieser Punkt ist sehr wichtig. Die Ahlus Sunnah sagen, es ist erlaubt, eine entgegengesetzte oder gegensätzliche Meinung zu widerlegen mit Beweisen. Und hier ist festzustellen, dass das zwischen Ahlus Sunnah und Ahlus Sunnah ist. Also, dass das untereinander ist. Es ist erlaubt, eine Meinung zu widerlegen. Wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. In Sachen von Furu. Also in Sachen, wo es erlaubt ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Aber wie widerlegen wir einen? Wir widerlegen nicht jemanden, indem wir sagen, und das haben wir letztes Mal besprochen, indem wir sagen, ja, es gibt überall Ikhtilaf. Das ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung. Nein, wenn du eine andere Meinung hast, dann zeig mal deinen Beweis. Oder wenn du ein Muqallid bist, okay, dann sag mal wenigstens, in meinem Madhab ist das so. Ich weiß nicht warum, aber ich folge dieser, dann ist auch erlaubt. Du kannst den Person blind folgen, wenn du Muqallid bist. Du kannst ihm blind folgen. Du kannst sagen, ich weiß nicht warum, aber Abu Hanifa, Rahimullah, hat so gesagt, ich mach das. Fertig. Aber das ist zwischen Ahlus Sunnah und Ahlus Sunnah. Und Ahmed Es-Subayi sagte, Hafidullah sagte, alle Leute des Wissens, sowohl, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das ist sogar die früheren als auch die jetzigen. Das heißt nicht nur heute, sogar die früheren von den Salaf, sogar die Sahaba machen Fehler. Alle Leute des Wissens machen Fehler. Nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Fehler gemacht. Aber die Fehler von Ahlus Sunnah und Ahlul Ilm unterscheiden sich von den Fehlern von Ahlul Bidah. Das heißt von den Leuten der Erneuerung. Sowohl fundamental als auch allgemein, als auch generell. So wird also der Fehler bei dem Gelehrten oder dem Studenten kritisiert. Und das ist ein Fehler im Wissen. Also das heißt, der Fehler wird vom Wissen her kritisiert, nicht wegen der Person. Aber es wird nicht gegen ihn gewarnt oder er selbst wird nicht attackiert. oder dass man ihn hart behandelt, wie die Leute der Erneuerung oder der Partei, also des Hizb oder der Gelüste. Und auf das haben sich die Leute des Wissens geeinigt. Das heißt, hierauf ist Ijma. Wenn es Meinungsunterschiede gibt, so wird dieser Fehler kritisiert. Wenn ich der Meinung bin, dass das falsch ist, zum Beispiel du sagst, Niqab ist nicht Pflicht, ich sage, das ist Pflicht, und nach meinem Verständnis ist das ein Fehler. Deswegen sage ich, diese Aussage, was der und der gesagt hat, oder ich muss auch nicht sagen, was der und der gesagt hat, diese Aussage ist ein Fehler. Niqab ist Pflicht, weil das ist so, und dann bringe ich meine Beweise. Aber ich sage nicht, er ist abzuweisen, er ist so, er ist so, er ist so, und attackiere ihn und mach gegen ihn boykottieren und all diese Sachen. Und da ist eine Anzahl an Unterschieden zwischen dieser Art von Nasiha oder zwischen dieser Art von einer Antwort und der Widerlegung gegen Ahlul Bidah. Da ist ein großer Unterschied. Erstens, die Leute der Bid'ah zu widerlegen und bloßzustellen ist Wajib von einer Gruppe der Gelehrten. Das heißt Fard Kifaya. Das heißt eine Pflicht, wenn das eine Gruppe der Muslime macht, so sind die anderen Muslime davon aufgehoben, von dieser Pflicht. Und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn niemand, zum Beispiel jetzt die Schiiten heute, wenn niemand von den Ahlus Sunnah diese Schiiten heute, so wie damals, kritisieren würde und widerlegen würde, so wären alle Muslime, würden sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, sagte, und wie die Imame der Bid'ah, das heißt der Erneuerung, gegen das Buch und die Sunnah sprechen, oder dass sie Anbetungen haben, die dem Buch und der Sunnah widersprechen, dass man ihre Lage klar macht und die Umma gegen diese warnt, ist Pflicht mit Ijma. Das heißt, gegen diese Leute und gegen ihre komischen Anbetungen und gegen ihre Aussagen, was alles gegen das Buch und die Sunnah ist, das ist Pflicht, den Leuten der Umma das klar zu machen, dass die falsch sind und dass man sie gegen die warnt. Das ist Pflicht mit Ijma. Das heißt, Pflicht mit Konsens, dass alle Gelehrten sich darauf geeinigt haben, das ist Pflicht, dass wir gegen diese Leute und gegen diese Sachen, was sie machen, dass wir gegen das warnen müssen. Warum? Die Reinigung des Weges von Allah, seiner Religion, seinem Manhaj und seiner Scharia und die Abstoßung dieser Übertretung ist Pflicht Kifaya. Das bedeutet wieder, dass eine Gruppe von den Muslimen das machen muss, damit die anderen aufgehoben sind. Ist Pflicht Kifaya durch Ijma. Ijma bedeutet Konsens. Das bedeutet, alle Gelehrten sind sich in diesem Punkt einig. Zum Beispiel, was ist Ijma? Nein, was ist Ijma zum Beispiel? Ein Beispiel für Ijma ist, dass alle Gelehrten sich einig sind, das Gebet ist Pflicht. Das ist Ijma. Alle Gelehrten sind sich einig, Hijab ist Pflicht. Das ist Ijma. Das ist Ijma. Diese Sache ist auch Ijma. Dass man diese Abstoßungen und diese Übertreibungen widerlegen muss. Und wenn Allah jene nicht erhoben hätte, die ihren Schaden zurückweisen, so wäre die Religion verdorben worden. Und dieses Verderben ist größer als das durch die Feinde in einem Krieg. Denn wenn sie erobern, erobern sie nicht die Herzen. Aber was die Rufer zur Erneuerung angeht, so erobern sie die Herzen von vornherein. Das heißt, die Mubtadi'a sind schlimmer als die offenkundigen Feinde. Warum? Und da gibt es auch viele Aussagen von den Salaf von damals, weil sie haben gesagt, der Feind ist klar. Das ist wie, wenn wir einen Krieg führen und wir wissen, der Feind ist vor uns. Und das ist dein Feind und du weißt, der ist dein Feind. Aber der Mubtadi'a, der sieht aus wie du, spricht wie du, betet wie du, isst wie du, alles macht er wie du. Aber der zerstört die Religion von innen. Ihr habt eine Burg und ihr versucht die Stadt zu schützen, aber innen ist schon der Feind. Der macht schon von innen alles kaputt. Das heißt, er ist schlimmer als ein Feind von außen. Wir sagen aber nicht, schlimmer in Akhira, dass er zum Beispiel wie ein Kafir ist, ewig im Höllenfeuer. Aber für den Islam, für den Schaden des Islam ist er schlimmer. Und natürlich wird der Gelehrte, der einen Fehler in Ijtihad-Angelegenheiten macht, aber dafür bekannt ist, an den Fundamenten und Prinzipien festzuhalten, nicht auf die Weise behandelt wie ein Mubtadi. Er wird aufgeklärt und korrigiert. Aber er ist nicht schlimmer als die Verdorbenheit, verursacht durch den Feind im Krieg. Und wer ist schlimmer als die Verdorbenheit? Das haben wir schon gesagt. Verursacht durch den Feind im Krieg. Wer ist noch schlimmer? Der Mubtadi. Das heißt, er wird nicht so behandelt wie der Mubtadi. Also der Gelehrte, der dafür bekannt ist, dass er an den Fundamenten und Prinzipien dieser Religion festhält. Wie auch immer, wenn sein Widerspruch in den Usul ist, das heißt in den Fundamenten des Din, in den Sachen, wo die Salaf es nie erlaubt haben, eine Meinungsverschiedenheit zu haben, dann wird er von den Gelehrten, die ihm schreiben, die mit ihm reden, beraten und sie berichtigen seine Angelegenheit. Wenn die Person weiterhin auf dem Widerspruch im Usul der Salaf beharrt, in den Angelegenheiten, wo Ijma ist, dann werden in erster Linie die Gelehrten diese Person widerlegen und die Menschen folgen ihnen. Das heißt, die Gelehrten werden diese Person widerlegen, in der Hoffnung, dass die Menschen ihnen folgen. Widerspruch in Aqida und Manhaj kann in einer oder mehreren Angelegenheiten sein. Es ist nicht der Fall, dass ein Widerspruch zu Aqida oder zum Manhaj toleriert wird und mehrere werden widerlegt. Nein. Es ist so, dass jeder einzelne Widerspruch zu Aqida und zum Manhaj des Salaf wird widerlegt und wird nicht toleriert. Jeder einzelne. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, einen Widerspruch in Aqida erlauben wir oder bis drei erlauben wir und darüber ist Mubtadi. Nein. Jeder einzelne Widerspruch in Aqida, sagen wir, pass mal auf, so nicht, weil die Ahlus Sunnah haben sich darauf und darauf und darauf geeinigt. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen ignorant sind, das heißt unwissend, und sie lehnen es ab, diejenigen zu zensieren, die dem Usul, und das sehen wir heute, ja, das sehen wir heute wirklich, diese Sache, hört gut zu, und ihr werdet selber euch gucken, ja, guck mal, die machen das ehrlich so, weil wo ich das gelesen habe, sind mir sofort viele Leute in den Kopf gekommen. Von den normalen Leuten, von den Leuten, die eine Masjid führen, von Vorständen, von allen möglichen von Leuten. Also wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen ignorant sind und sie lehnen es ab, diejenigen zu zensieren, das heißt zensieren, verbieten, die dem Usul der Sunna widersprechen. Und sie behandeln diese Widersprüche wie Meinungsunterschiede, die zwischen Ahlus Sunna auftreten, die in Angelegenheiten des erlaubten Ijtihad auftreten. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bitte? Also wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen unwissend sind und sie lehnen es ab, diejenigen zu zensieren, die dem Usul der Sunna widersprechen. Also die sagen, lass die reden. Und sie behandeln diese Widersprüche, die es in Aqida zum Beispiel gibt, behandeln die so wie Meinungsunterschiede zwischen Ahlus Sunna, als ob es ein Meinungsunterschied in erlaubten Ijtihad ist. Also die sagen, Allah ist überall, das ist ein Fehler in Aqida. Und wir sagen, Allah ist über dem siebten Himmel, über seinem Thron. Behandeln die genauso, als wenn wir beide diskutieren, Niqab ist Pflicht oder nicht. Dann sagen die, das ist so das Gleiche, ist Ikhtilaf. Dann sagen wir, nein. Und Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat diese Leute stark in seiner Aussage kritisiert. Er sagte, und eine andere Gruppe, sie kennen die Aqida nicht. Also er beschreibt sie jetzt erst, sie kennen die Aqida nicht, wie es verpflichtet ist, sie zu kennen. Oder sie kennen einen Teil davon und sind unwissend gegenüber einem anderen. Und das, was sie wissen, verbergen sie. Das heißt, die reden nicht über Aqida und solche Sachen. Die sagen, die verbergen das. Warum immer Aqida und so weiter. Ja, stimmt, warum immer Aqida? Okay, lernen auch andere Sachen, aber Aqida ist auch Pflicht. Und das ist das Fundament des Din, wie oft wir das auch schon gesagt haben. Und das, was sie wissen, verbergen sie und erklären es nicht den Leuten. Und sie verbieten die Bid'ah nicht und sie zensieren, bestrafen oder unterwerfen die Ahlul Bid'ah nicht. Vielmehr kann es sogar sein, dass sie abfällige Zeichen in Bezug auf die Sunna und die Fundamente der Religion haben, sodass sie nicht zwischen der Rede von Ahlul Sunna und Ahlul Bid'ah unterscheiden. Oder sie akzeptieren die verschiedenen Madhabs der Bid'ah, so wie die Gelehrten sich entschuldigen in Bezug auf erlaubte Ijtihad-Angelegenheiten. Das heißt, die erlauben diese verschiedenen Richtungen der Bid'ah, Shia, Sufis, hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Die sagen, Das ist das gleiche wie diese Niqab-Sache. Die haben diese Meinung, du hast diese Meinung, du hast diese Meinung. Wie ein Bruder mal zu mir gesagt hat. Wie zwischen Imam Malik und Imam Hanifa? Ja, die sagen, das ist Dings. Ijtihad-Angelegenheit. Wie ein Bruder zu mir gesagt hat, wo ich ihn über die Tabliris gefragt habe. Er hat gesagt, hier ist der Anfang, hier ist der Punkt, hier ist das Ende. Und der Weg ist so gerade. Und die einen nehmen eine Umleitung, die Tabliris zum Beispiel. Aber die kommen auch dahin und du nimmst eine andere Umleitung. So. Das ist natürlich eine falsche Aussage. Und das ist der Zustand von vielen der Murji'a heute. Und manchen der Denker und von den Sufis und den Philosophen. Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Hafidullah, sagte, wir sind in der heutigen Zeit, und das ist echt so, weil guck mal, wir sind diejenigen, nicht jetzt nur wir hier, sondern alle Salafis sind wirklich diejenigen, die gegen die Bidda stark waren und stark kritisieren. Und dafür, dass wir das machen, ne, sogar wenn wir zu hart wären, sogar wenn wir zu hart wären und falsch wären in unserem Umgang, sind wir trotzdem Salafis und man müsste uns trotzdem weich behandeln und sagen, guck mal Bruder, das habt ihr falsch gemacht. Aber wie werden wir behandelt? So wie Sheikh Rabi sagt, wir sind in der heutigen Zeit mit denen konfrontiert, die fälschlicherweise die wahren Salafis beschuldigen, zu hart im Jarh wa Ta'dil zu sein, also im Loben und Kritik zu sein und in anderen Branchen. Er führt Krieg gegen ihn, also gegen den wahren Salafi, führt er Krieg auf einer der schwersten Arten, während er gleichzeitig Frieden mit den Leuten der Erneuerung und Gelüsten macht. Voll des Lobes und Auszeichnungen auf sie. Und das ist ehrlich so. Wir zum Beispiel waren gegen die Ahlul Bidah. Und weil wir ständig gegen sie waren, haben die Leute die Schnauze voll von uns. Und keiner warnt gegen die Sufis oder gegen die und die. Aber die sagen, die sind zu hart, die warnen gegen jeden. Warum? Weil unsere Absicht ist, die Religion reinzuhalten. Zum Beispiel, wir sehen bei uns in den Verwandtschaften diese Nazar Bonjuk, wir sehen das und jenes und dieses. Und wir versuchen, dass diese Leute nicht in Kufr und Schirk reingehen. Und wir sagen, das ist verboten, die sind falsch, die sind falsch, die sind falsch, die sind falsch. Und die Leute sagen, mit euch bis hier oben. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur 5-mal am Tag beten gehen. Und der warnt nicht gegen die Sufis und der warnt nicht gegen die. Und egal, und hast du nicht gesehen. Und solange man nicht unter sich warnt, jeder... Ja, es gibt dieses deutsche Sprichwort, ich habe das vergessen. Irgendwas mit seinem Garten, also jeder so, einfach so für sich und lass mich in Ruhe und fertig. Aber das ist falsch. Weil die Umma ist in einer Gefahr, wenn du einfach lässt. Und gegen uns sind die so, wie die gegen die Ahlul Bidah sein müssten. Gegen uns sagen die, die sind so, die sind so, die sind hart, pass, geh da nicht hin, die werden dich voll durcheinander machen. So musst du eigentlich vor den Ahlul Bidah sein. Du musst, wenn du sagst, ich gehe Kastrop Rauxel, ja, geh mal, guck mal, was da gibt. Wie? Guck mal, was da gibt. Ja, doch, sagen die wirklich. Ja, geh mal, ich war auch schon da und hast du nicht gesehen. Wie, geh mal, ja? Die machen das Schirk, was für geh mal. Naja. Sheikh Rabi sagt weiter, so wirst du sehen, dass er in Temji, also weich, dass er so weich mit denen ist, dass er da reingefallen ist, wenn er mit den Leuten der Erneuerung zu tun hat. Und zur gleichen Zeit zeigt er eine zerstörerische Form des Extremismus gegen die Leute der Sunna und der Wahrheit. Das heißt, wenn wir sogar falsch wären, auch mit der Art und Weise, jetzt, wie wir gegen diese Leute waren, weil wir ja die richtige Aqida haben, ne, und den richtigen Manhaj, und weil wir uns versuchen, wir geben ja unser Bestes, immer mit den Talibs zu sein. Oder wenn die Schuyuch hier sind, gehen wir dahin. Sogar wenn wir falsch sind, dann könnten die Leute, weil zu uns muss Liebe sein, zwischen den Sunniten, dann müssten die eigentlich kommen und sagen, guck mal Bruder, bisschen lockerer so, wie du gegen die Leute warst. Aber gegen uns sind die voll hart. Aber gegen den Ahlul Bidah, wenn da irgend so ein Psycho-Scheich kommt, nichts. Keiner sagt zu ihm, guck mal, mach mal nicht mehr so viel Schirk. Das sagt keiner. Keiner. Guck mal, Sheikh. Warum dieser Schirk vor dir und... Gar nichts. Einfach egal. Oh, Sheikh, komm. Was ist das? Subhanallah. Ja, ist so. Wirklich, das ist so. Wir haben das gesehen. Das ist wirklich Erfahrung. Wir haben das gesehen. Sein Zorn und seine Zufriedenheit sind im Einklang mit dem, wonach er sich sehnt oder wonach er lüstet oder was er sich halt wünscht. Und in Vereinbarung mit denen, wonach er strebt, sie zu ergreifen von den Wohlhabenden und Reichen. Das heißt, vielleicht sind seine Ziele auch andere Ziele, die nicht mit Achra zu tun haben, sondern mit Dunya-Sachen. Und die anderen Extremen sind die, die gegen Ahlus Sunnah warnen werden, weil sie eine Meinungsverschiedenheit in Ijtihad haben oder weil eine andere nicht in dem Ijtihad ihres Scheichs sind. Das heißt, es ist auch extrem, wenn ich jetzt sage, Niqab ist Pflicht, Abu Amina sagt, Niqab ist nicht Pflicht und ich mache gegen ihn Boykott, als ob er von Ahlul Bidah ist. Obwohl das eine Sache in Ijtihad. Das ist auch extrem. Das heißt, wir müssen uns hier tolerieren. In dieser Sache. Okay, seine Meinung ist das, meine Meinung ist das. Er hat seine Beweise. Aber wenn er jetzt keine Beweise hat und einfach nach seinen Gelüsten, dann kann ich zu ihm sagen, guck mal, aber was du machst, ist falsch. Aber ich kann trotzdem auch nicht in dieser Sache gegen ihn dann nichts machen. Also Boykott. Sofort und dass man so hart ist. Wie gesagt, diejenigen, die nah zu Sunna sowieso schon sind, versuch auch, dass die nah zu Sunna bleiben und versuch auch mit denen zu bleiben. Und nicht, wenn die... Warum haben wir zum Beispiel mit Masjid al-Rahman so viel diskutiert? Mehr als mit diesen Sufi-Jamaats wie Milligörisch oder solche Sachen. Weil die näher zu Sunna sowieso sind. Für die fehlen ein, zwei Sachen, dass wir sagen, okay, die Sache hat sich gegessen. Also von unserer Seite, wir können hier zusammen arbeiten. Deswegen sind wir mit denen, haben wir mehr Konfrontation vielleicht gehabt. Weil die sowieso näher zu Sunna sind. Ihre Akida ist richtig. Nicht ganz, aber viele Sachen. Oder ich weiß, ich kann auch nicht für jeden sprechen, aber von manchen weiß ich, Akida ist richtig. Und deswegen haben wir mit ihnen mehr Konfrontation gehabt. Als mit Milligörisch zum Beispiel, wo wir ganz von unten anfangen müssen. Wo die sagen, okay, lass mal diese Madhab-Sache, mach das mal zu, red mal jetzt über Tasawwuf und Tarikat. Stimmt oder stimmt nicht? Wo die sagen, red mal über Tasawwuf jetzt. Wie seht ihr das? Was will er damit sagen? Damit will er sagen, bei uns ist erlaubt, dass wir uns einem Sheikh über ihn nähern können. Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, bei ihm müssen wir ganz woanders anfangen. Und deswegen, die nah zu Sunna sind, werden wir versuchen, mehr mit ihnen zu arbeiten, als mit einem Atheisten oder so. Die zweite Sache, die Widerlegung der Ahlul Bidah erfordert und benötigt nicht die Erwähnung ihrer guten Taten. Das ist auch ganz wichtig. Also, dass man gegen die Ahlul Bidah warnt und sie widerlegt, das erfordert nicht von dir, dass du sagen musst, aber der hat noch diese gute Tat, der hat noch diese gute Tat und der hat diese gute Tat gemacht. Oder die haben diese guten Taten. Die Schiiten, die beten ja auch fünfmal am Tag und die sind so und so. Und dann warnst du gegen die. Aber die haben das und das und das und das. Was willst du, wie willst du, was ist das für eine Warnung? Dass man das Gute von ihnen erwähnt, wodurch die Absicht ist, gegen sie zu warnen, ist dem Manhaj der Salaf zu widersprechen. Und Bid'ah. Das bedeutet, was habe ich gesagt? Dass man das Gute von den Ahlul Bid'ah erwähnt, aber mit der Absicht, ich will am Ende gegen ihn warnen, das ist ein Widerspruch zu dem Manhaj, zu der Art und Weise, wie die Salaf das gemacht haben. Und noch zusätzlich, und es ist eine Bid'ah. Und diese Bid'ah ist bekannt als die Bid'ah al-Muwazana. Das heißt, dass man ein Gleichgewicht schafft. Zwischen dem Guten erwähnen und dem Schlechten. Das ist so, weil die Weisheit hinter dieser Widerlegung ist klarzustellen und die Falschheit zu zerstören und die Menschen vor ihnen zu warnen und die Muslime dazu zu bewegen, vor ihnen zu fliehen. Das ist deine Absicht. Du willst klar machen seine Sache, du willst Falschheit kaputt machen und du willst, dass die Muslime von dieser Person abhauen oder vor diesen Erneuerungen. Das ist deine Absicht, deswegen erwähne ich das Gute. Ein Gelehrter von Salafia wird nicht so behandelt. Vor seinem Fehler wird gewarnt, ohne gegen ihn zu warnen. Und sein Status ist respektiert. Und man erwähnt das Gute von ihm und warnt nur gegen seinen Fehler, nicht gegen ihn. Zum Beispiel ist Sheikh Albani, Rahimullah, hat gesagt, Niqab ist nicht Pflicht. Und Gelehrte wie Ibn Baz und Ibn Usaymin, Rahimullah, haben gesagt, ist Pflicht. Und sie haben, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, ah, Sheikh Albani ist so und so und so und so und so und gegen ihn gewarnt. Ja, genau, die beiden, also Sheikh Tuwajiri und Sheikh Albani, Rahimullah, hatten eine richtige Auseinandersetzung, aber wegen dieser Sache. Und nicht, du bist so, was willst du von mir, geh dies und das und hast... Nein, nur mit Beweisen, aber wegen dieser Sache. Und keiner hat vor keinem gewarnt. Sondern die beiden haben sich respektiert und haben gesagt, er hat seinen Status und wenn... Wenn du zum Beispiel Sheikh Tuwejiri oder Sheikh Albani über Sheikh Tuwejiri gefragt hättest, hätte er gesagt, er ist gut, er ist dies, er ist das und jenes und dieses und hast du nicht gesehen. Aber anders, wenn man von den Ahlul Bid'ah gefragt wird, jetzt einer kommt und sagt, was sagst du zu den Sufis? Und dann sage ich, ja, die sind gut, die machen viel dicker und die versammeln sich immer und die gedenken Allahs und die haben lange Bärte und die beten viel und die machen viel Ibadah. Und dann am Ende will ich sagen, aber muss aufpassen, die machen auch Schirk. Und was will ich jetzt? Will ich den jetzt durcheinander machen? Will ich den jetzt warnen? Nein, du musst sagen, pass mal auf, das ist nicht der Weg des Salaf. Die machen Schirk, die machen das, die machen das, die machen das, die machen das, die machen das, die machen das. Das ist wie, du bist jetzt, kennt ihr das in der Schule, wenn man da hingeht? Dann kommt manchmal Polizei und macht so Aufklärung für die Jugendlichen zum Beispiel. Gibt Drogen keine Chance oder so, hast du nicht gesehen. Die werden ja auch nicht sagen, der Drogendealer, der hat viel Geld und der ist so und der ist gut und so und so. Und hast du nicht gesehen? Ja, der wird ja nicht sagen, dadurch kriegst du auch Geld, wenn du mit dem zu tun hast und so und so. Aber Drogen, das macht durcheinander. Ja, oder? Ja, der sagt, guck mal, Drogen, mach das nicht. Das macht das, das, das. Der wird nur das Schlechte sein. Abhängig und so weiter, kaputt und hast du nicht gesehen und deine Familie und danach bist du so und so und heim und hast du nicht gesehen. Der wird nicht sagen, ja, Pablo Escobar, der war auch ein guter Mensch. Oder? Ja. Die nächste Sache, vor den Rufern zu Bidda und Hisbia wird gewarnt. Das heißt, vor denen auch persönlich wird gewarnt. Und die Menschen werden gewarnt, von ihnen Wissen zu nehmen und dass sie an ihren Zeremonien, Unterrichten und Klassen teilnehmen, ist verboten. Das ist sehr unterschiedlich zu der Behandlung eines Scheichs, der einen Fehler in Ijtihad macht. Ahlus Sunnah geht ganz anders mit ihm um. Es ist erlaubt, in einer Widerlegung zu sagen, wir folgen dieser Person nicht in dieser Sache oder in diesem Fehler von ihm. Zum Beispiel, wie das über Abu Hanifa, Rahimullah, gesagt wurde, als er gesagt hat, der Iman steigt nicht und sinkt nicht. Da sagen wir folgen Abu Hanifa nicht in dieser Sache. Aber wenn uns einer fragt über Abu Hanifa, er ist gut, er ist von Ahlus Sunnah, er ist einer der großen Imame, er ist ein Madhab-Gelehrter und so weiter und so fort, er ist ein Berg des Wissens, er ist ein Licht der Umma und so weiter und so fort. Aber wir sagen nicht, er hat einen Fehler, tschüss. Dann kannst du alle abschreiben. Aber die Person des Wissens ehrt ihn immer noch und gibt ihm Respekt. Und er darf an seinen Unterrichten weiter teilnehmen und man darf Wissen von ihm nehmen. Und er wird nicht aufgegeben oder verlassen. Das heißt, ein Scheich, der einen Fehler in Ijtihad-Sachen gemacht hat, der wird nicht einfach so verlassen. Man darf an seinen Unterrichten weiter teilnehmen, man darf von ihm Wissen nehmen und so weiter und so fort. Aber wenn er in Usul, das heißt in Fundamenten der Religion, widerspricht, so wird er von den Gelehrten, die darauf spezialisiert sind, angewiesen, wenn er weiterhin darauf beharrt, dann wird gegen ihn in dem Maße gewarnt, wie die Gelehrten es erwähnen. Und das machen sowieso auch die Gelehrten. Und du kannst sowieso nicht gegen diese Person dann warnen. Du kannst nur das weiterbringen, was die Gelehrten gesagt haben. Auch jetzt, wenn du gegen die Schiiten warnst. Wir können sowieso nicht von uns selber sagen, ja, das und das und das. Wir sagen sowieso nur das, was wir gelesen haben über die Schiiten, das haben die Gelehrten gesagt. Und was wir hören, vielleicht neu, wenn das ganz klar ist, dann sagen wir ja, das ist natürlich krank oder falsch. Die nächste Sache, die Rufer zur Erneuerung und Bid'ah werden boykottiert. Und das ist im Einklang mit der Scharia-Gesetzgebung und ihren Prinzipien. Das heißt, boykottiert heißt normalerweise die Rufer, das heißt, wir sprechen über diejenigen Anführer von den Ahlul Bid'ah, die rufen dazu, oder auch nicht nur die Anführer, auch einer, der so voll motiviert ist, ja, wie auch Sheikh Rabi gefragt wurde, wer ist kein Salafi? Einer, der richtig aktiv auch, einer, der einfach unwissend ist, ist anders, zum Beispiel, er weiß nicht über die Sunna Bescheid, ist anders als jemand, der richtig gegen die Sunna ist. Der zum Beispiel bei Milli Görüş, jetzt nicht wegen Milli Görüş, sondern wegen ihrem Weg, weil sie sophistisch in den oberen Reihen, wenn man da lange drin ist, sophistischen Touch haben, ja, die richtig aktiv da drin sind, dass sie sagen, nein, das ist so und das ist so, die sind anders als ein alter Mann, der einfach da fünfmal am Tag beten hinkommt, vielleicht hat er gar keine Ahnung, was da Sache ist. Und die Rufer zur Erneuerung und zur Bid'ah werden boykottiert. Und diejenigen, die auf dem Manhaj von Ahlus Sunnah sind, werden nicht boykottiert, wenn sie einen Fehler machen in ihrem Ijtihad. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die werden boykottiert. Das heißt, man gibt ihnen kein Salam und so weiter. Da gibt es so viele Aussagen von den Salaf. Und das sind gravierende Aussagen. Natürlich, heute ist es sehr schwer, diese Leute komplett zu boykottieren, weil damals waren die Salaf hier, die Salaf waren mehr. Und die Mubtadi'a waren wenige. Aber du kannst heute, wenn einer mit dir anfangen will zu reden, weil es ist immer schlecht, mit einem Mubtadi zusammen zu sein, wenn einer mit dir reden will oder so, oder der zum Beispiel Nähe und Liebe zu denen hat und du hast ihm das klar gemacht öfter, wie das ja auch heute der Fall ist, du machst ihm die Sachen klar und redest mit, und er sagt, ja, aber ach, ich will ihn, bei mir ist das so, ich habe das für mich so entschieden. Okay, dann diese Person, kannst du nicht sagen, er ist jetzt kein Sunni mehr, wenn er natürlich nicht der Akida und so widerspricht, wenn das nicht für ihn klar geworden ist, aber du sollst zu ihm eine Distanz aufbauen. Allein zur Liebe, aus Liebe zu Sunna. Wenn er mit dir anfangen will zu reden draußen, Salam alaikum, alaikum salam, und ach, wie geht's? Bruder, ich habe keine Zeit. Und yalla, tschüss, das war's. Ganz einfach, du musst ja nicht sagen, ich boykottiere dich oder so. Er will anfangen Smalltalk, Bruder, nächstes Mal, ich habe keine Zeit. Und immer nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal, und der wird schon irgendwann merken. Die nächste Sache ist, das Verunglimpfen, das heißt, jemanden zu beschimpfen und zu tadeln, und das Aufdecken der Rufer zur Erneuerung und Falschheit ist eine Scharia-Notwendigkeit. Das ist ein Muss. Im Einklang nach ihren Fähigkeiten und erreichbaren Nutzen. Und in Übereinstimmung mit der Schwere ihrer Bidda. Das heißt, umso schwerer die Bidda, desto mehr muss natürlich davor gewarnt werden. Und das unterscheidet sich von der Behandlung der Person der Sunna, die geirrt hat. Denn er hat noch Sanftmut und Milde verdient und wird mit Sanftmut und Barmherzigkeit behandelt. Und die Absicht zu verunglimpfen und die Leute der, also zu tadeln und richtig zu beschimpfen und die Leute der Bid'ah zu entwürdigen, ist nicht zu sagen, dass Ahlus Sunnah jemals gegen sie erfindet oder Lügen fabriziert. Das heißt, wir haben es nicht nötig, gegen zum Beispiel jetzt die Sufis oder gegen die Schiiten, irgendwelche Sachen noch zusätzlich zu erfinden. Die haben sowieso genug Falschheit. Das heißt, wir müssen nicht irgendwelche Lügen über die noch produzieren. Wir sagen einfach das, was sie machen. Das reicht schon. Sondern es ist den Menschen, es ist wichtig, den Menschen ihren Schaden und ihr kühnes Verhalten klarzumachen und dass sie die Menschen vor Versuchungen stellen durch ihren Weg der Irreführung. Das heißt, die Mubtadi'a stellen die Menschen vor Versuchungen. Das heißt, die versuchen, die ja ins Feuer reinzuschubsen, weil sie die vor falschen Wegen, vor einem Weg der Irreführung hinstellen. Und vor einem falschen Weg der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Oder vor falschen Aussagen, die gegen das Buch und die Sunna sprechen. Wie auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das ist der gerade Weg. Und dann hat er ja diese Striche gemacht. Und an jedem von diesen Abzweigungen ist ein Rufer, wohin? Zum Höllenfeuer. Und dieser Shaitan, das sind Menschen. Ja, genau. Ahlul Bidda, Mubtadi'a. Und das sind nun einige Richtlinien, wie Ahlus Sunnah unter sich selbst mit Meinungsverschiedenheiten umgeht und wie Ahlus Sunnah mit Ahlul Batil, mit Ahlul Bidda umgeht. Und aller Lob gebührt Allah, möge der Friede und Segen auf seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiner Familie, seiner Gefährten und allen sein, die ihnen auf beste Art und Weise folgen. Und wenn es Fragen gibt, die wir inshallah beantworten,